Erster die Familienoberhäupter der Leviten gingen zu Eliasar, dem Priester, zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Anführern der israelitischen Stämme. Zweiter in Silo im Land Kanaan sagten sie zu ihnen, Jahwe hat durch Mose befohlen, dass ihr uns Städte zum Wohnen und die dazugehörigen Weideflächen für unser Vieh gibt. Dritter deshalb gaben die Israeliten den Leviten auf Jahwes Befehl hin Städte und die dazugehörigen Weideflächen aus ihrem eigenen Landbesitz. Vierter das Los wurde für die Familien der Kahatiter geworfen, und die Nachkommen Aarons, die Priester unter den Leviten waren, erhielten 13 Städte von den Stämmen Juda, Simeon und Benjamin. Fünfter die übrigen Nachkommen Kahats erhielten durch das Los 10 Städte von den Familien der Stämme Ephraim, Dan und dem halben Stamm Manasse. Sechster die Nachkommen Gersens erhielten durch das Los 13 Städte von den Familien der Stämme Issachar, Asser, Naphtali und dem halben Stamm Manasse in Basan. Siebter die verschiedenen Familien der Nachkommen Meraris erhielten 12 Städte von den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon. Achter die Israeliten gaben den Leviten diese Städte und die dazugehörigen Weideflächen durch das Los, so wie Jahwe es durch Mose befohlen hatte. Neunter vom Stamm Juda und vom Stamm Simeon gaben sie die folgenden namentlich genannten Städte ab. Zehnter die Nachkommen Aarons, die zu den Kahatitern unter den Leviten gehörten, erhielten Städte, weil das Los zuerst auf sie fiel. Elfter Mann gab ihnen die Stadt Aba, die auch Hebron genannt wird, im Gebirge Juda, zusammen mit den Weideflächen ringsherum. Zwölfter die Felder und Dörfer, die zu dieser Stadt gehörten, gaben sie jedoch Kaleb, dem Sohn Jephunnes, als seinen Erbbesitz. Dreizehnter den Nachkommen Aarons, des Priesters, gaben sie Hebron, die Zufluchtsstadt für Totschläger, und Libna, jeweils mit ihren Weideflächen. Vierzehnter außerdem erhielten sie Jatir und Esthemoa, beide mit ihren Weideflächen. Fünfzehnter dazu kamen Holon und Debir, ebenfalls mit ihren Weideflächen. Sechzehnter und sie erhielten Asan, Jutta und Beth-Semes, alle mit ihren Weideflächen, das waren insgesamt 9 Städte von diesen beiden Stämmen. 17. vom Stamm Benjamin erhielten sie Gibeon und Geba, jeweils mit ihren Weideflächen. 18. dazu kamen Anatot und Almon, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 19. die Nachkommen Aarons, die Priester, erhielten somit insgesamt 13 Städte mit den dazugehörigen Weideflächen. 20. die Städte, die den anderen Familien der Kahatiter unter den Leviten durch das Los zufielen, wurden vom Stamm Ephraim abgetreten. 21. Mann gab ihnen Sichem, die Zufluchtsstadt für Totschläger, im Gebirge Ephraim, und Geser, jeweils mit ihren Weideflächen. 22. dazu kamen Kibzaim und Beth-Horan, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 23. vom Stamm Dan erhielten sie Eltheke und Gibbeton, jeweils mit ihren Weideflächen. 24. und sie erhielten Ayalon und Gadrimmen, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 25. vom halben Stamm Manasse erhielten sie Tanach und Chiplim, jeweils mit ihren Weideflächen, das waren 2 Städte. 26. die Familien der übrigen Nachkommen Kahats erhielten somit insgesamt 10 Städte mit den dazugehörigen Weideflächen. 27. unter den Familien der Leviten erhielten die Nachkommen Gersens vom halben Stamm Manasse Golan in Basan, die Zufluchtsstadt für Totschläger, und Bestera, jeweils mit ihren Weideflächen, das waren 2 Städte. 28. vom Stamm Issachar erhielten sie Kisjon und Daberat, jeweils mit ihren Weideflächen. 29. und sie erhielten Jarmut und Enganim, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 30. vom Stamm Asser erhielten sie Miseal und Rehob, jeweils mit ihren Weideflächen. 31. und sie erhielten Helkat und Rehob, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 32. vom Stamm Naphtali erhielten sie Kedes im Galil, die Zufluchtsstadt für Totschläger, Hamutor und Katan, jeweils mit ihren Weideflächen, das waren 3 Städte. 33. die verschiedenen Familien der Gersoniter erhielten somit insgesamt 13 Städte mit den dazugehörigen Weideflächen. 34. die Familien der Nachkommen Meraris, die zu den übrigen Leviten gehörten, erhielten vom Stamm Sebulon Joknim und Kata, jeweils mit ihren Weideflächen. 35. und sie erhielten Dimna und Naalal, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 36. vom Stamm Ruben erhielten sie Bezer in der Steppe, die Zufluchtsstadt für Totschläger, und Jazer, jeweils mit ihren Weideflächen. 37. und sie erhielten Kedemot und Mephat, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren 4 Städte. 38. vom Stamm Gad erhielten sie Ramoth in Gilead, die Zufluchtsstadt für Totschläger, und Mahanaim, jeweils mit ihren Weideflächen. 39. und sie erhielten Hesbon und Jeser, ebenfalls mit ihren Weideflächen, das waren insgesamt 4 Städte. 40. Die verschiedenen Familien der Nachkommen Meraris, die zu den übrigen Leviten gehörten, erhielten somit insgesamt 12 Städte als ihren Anteil durch das Los. 41. Insgesamt gab es also 48 Städte für die Leviten, die inmitten des Landes der Israeliten lagen, zusammen mit den dazugehörigen Weideflächen ringsherum. 42. Jede dieser Städte bestand aus der Stadt selbst und den dazugehörigen Weideflächen ringsherum. 43. Jahwe gab Israel das ganze Land, das er ihren Vätern mit einem Eid versprochen hatte, und sie nahmen es in Besitz und ließen sich dort nieder. 44. Jahwe gab ihnen ringsum Ruhe, genau wie er es ihren Vätern geschworen hatte, denn keiner ihrer Feinde konnte ihnen standhalten, weil Jahwe alle ihre Feinde in ihre Gewalt gab. 45. Von allen Versprechen, die Jahwe dem Volk Israel gegeben hatte, war keines unerfüllt geblieben, denn alles war in Erfüllung gegangen.